Abschnitt 5 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 5. Kapitel: Die Musterung. Neue Freunde, eine Einladung aufs Land. Viele Schriftsteller haben eine ebenso törichte als unredliche Abneigung gegen die Angabe der Quellen, aus denen sie manche schätzbare Nachrichten schöpfen. Wir kennen dieses Gefühl nicht. Unser einziges Bestreben geht dahin, unseren Pflichten als Herausgeber auf eine ehrenwerte Weise nachzukommen und, was wir auch unter Umständen für einen Ehrgeiz gehabt haben möchten, auf das Verdienst der Erfindung dieser Begebenheiten Anspruch zu machen, so verbietet uns doch die Liebe zur Wahrheit, mehr anzusprechen als das Verdienst einer zweckmäßigen Zusammenstellung und unparteiischen Erzählung derselben. Die Pickwick-Papiere sind unsere Brunnenwerke und wir sind der Wasserlieferungsgesellschaft zu vergleichen. Die Arbeiten anderer haben uns mit einem ungeheuren Vorrat von Materialien versehen und wir geben sie der Welt, die nach der Bekanntschaft mit den Pickwickiern dürstet, in einem hellen und lieblichen Strome auf diesen Blättern. In diesem Sinne handelnd und entschlossen, unsere Verbindlichkeiten gegen die Quellen zu erfüllen, aus denen wir schöpfen, sagen wir frei heraus, dass wir den Inhalt dieses und des folgenden Kapitels dem Gedenkbuche des Herrn Snodgrass verdanken. Einen Inhalt, den wir jetzt, nachdem wir unser Gewissen entlastet, unseren Lesern ohne weiteren Kommentar vorlegen wollen. Die ganze Bevölkerung von Rochester und den umliegenden Ortschaften stand am folgenden Morgen, sobald der Tag graute, in einem Zustande der höchsten Unruhe und Aufregung aus ihren Betten auf. Es sollte an diesem Tage eine große Musterung stattfinden. Das Falkenauge des Obergenerals sollte die Manövres von einem halben Dutzend Regimentern inspizieren. Man hatte Festungswerke errichtet, die Zitadelle sollte angegriffen und genommen und eine Mine gesprengt werden. Herr Pickwick war, wie unsere Leser aus dem kurzen Auszuge, den wir aus seiner Beschreibung von Chatham gegeben, ersehen haben werden, ein enthusiastischer Bewunderer der Armee. Nichts konnte ihm einen höheren Genuss gewähren, nichts konnte mit den besonderen Gefühlen eines jeden von seinen Gefährten so sehr übereinstimmen als ein solcher Anblick. Bald waren sie auf den Beinen und wanderten dem Schauplatze der Handlung zu, nach welchem bereits von allen Seiten her eine ungeheure Menschenmenge strömte. Alles deutete darauf hin, dass etwas höchst Wichtiges und Bedeutungsvolles vor sich gehen sollte. Es waren Wachen ausgestellt, um den Raum für die Truppen freizuhalten. Besonders beorderte Leute trugen Sorge, den Damen Plätze auf den Batterien zu schaffen. Sergeanten rannten mit Pergamentbänden hin und her und Obrist Balder galoppierte in vollständiger Uniform von einer Stelle zur anderen, indem er seine Reiterkünste in den kühnsten Wolten zur Schau trug und sich ohne einen besonderen Grund heiser und blau schrie. Offiziere flogen auf und nieder, sprachen mit dem Obristen, erteilten ihren Sergeanten Befehle und verschwanden zuletzt in den Reihen. Sogar die Gemeinen sahen hinter ihren blanken Gewehrläufen so wichtig und geheimnisvoll aus, dass man über die hohe Bedeutung der Feierlichkeit keinen Augenblick in Zweifel sein konnte. Herr Pickwick und seine drei Gefährten stellten sich in die vordersten Reihen und harrten geduldig der Dinge, die da kommen sollten. Das Gedränge nahm mit jedem Augenblick zu und die Anstrengungen, die sie machen müssten, um sich auf ihren Plätzen zu behaupten, beschäftigten in den zwei folgenden Stunden ihre Aufmerksamkeit hinlänglich. Bald drängte plötzlich alles von hinten nach vorn, wodurch Herr Pickwick einige Ellen weit vorwärts gestoßen wurde und dabei eine Hast und Elastizität zur Schau stellte, welche mit dem Ernst, den man an ihm gewohnt war, in grellem Widerspruch stand. Bald ertönte ein gebieterisches Zurück und das Ende eines Lindenkolbens fiel entweder auf Herrn Pickwicks Zehe nieder, um ihm den Wink vollständiger zu machen, oder stemmte sich gegen seine Brust, um dem Befehle augenblicklich Folge zu geben. Spaßvögel machten sich wohl auch das Vergnügen, mit der ganzen Fülle ihrer Kraft gegen Herrn Snodgrass anzudrängen, um ihn dann wegen seines Drückens zur Rechenschaft zu ziehen, und wenn Herr Winkle seine höchste Entrüstung über eine solche Ungebühr aussprach, schlug ihm irgendein Schalk von hinten den Hut über die Augen und ersuchte ihn, seinen Kopf in die Tasche zu stecken. Diese und andere handgreifliche Witze, verbunden mit der unerklärlichen Abwesenheit Herrn Tupmans, welcher plötzlich verschwunden war, machten ihre Lage im Ganzen weit eher unbehaglich als angenehm und wünschenswert. Endlich lief ein Gemurmel durch die Menge, wie es gewöhnlich das Eintreten des Erwarteten bezeichnete. Alle Augen richteten sich nach dem Ausfalltore. Wenige Augenblicke gespannter Erwartung und Fahnen flatterten lustig in der Luft, Waffen glänzten in der Sonne und Kolonne um Kolonne rückte in die Ebene vor. Die Truppen machten Halt und stellten sich in Reihe und Glied. Das Kommandowort lief durch die Reihen, es ertönte ein allgemeines Flintengeklirre, als präsentiert wurde, und der Obergeneral, begleitet von Oberst Barder und einer Menge anderer Offiziere, galoppierte die Fronte auf und nieder. Die Trompeten schmetterten, die Pferde bäumten sich und wedelten mit den Schweifen, die Hunde heulten, die Menge schrie, die Truppen sammelten sich, und soweit das Auge reichte, sah man auf beiden Seiten nur eine endlose Reihe von roten Röcken und weißen Beinkleidern, starr und regungslos. Herr Pickwick hatte so viel Mühe, in dem wogenden Gedränge seine Stellung zu behaupten und, wie durch ein Wunder, den Hufen der Pferde zu entgehen, dass er unmöglich Zeit fand, zu beobachten, was unter seinen Augen vorging, bis die Evolutionen so weit gediehen waren, als wir soeben angegeben haben. Als er aber endlich fest auf den Beinen stand, kannte seine Freude und sein Entzücken keine Grenzen. »Kann es etwas Schöneres, etwas Anziehenderes geben?« fragte er Herrn Winkle. »Nein«, erwiderte der Angeredete, dem schon seit einer Viertelstunde ein kleiner Mann auf den Zehen stand. »In der Tat ein großartiger, ein herrlicher Anblick«, sagte Herr Snodgrass, in dessen Brust plötzlich das Feuer der Dichtgunst entbrannte. »Die tapferen Verteidiger des Vaterlandes in ihrer glänzenden Rüstung vor den friedlichen Bürgern zu sehen, mit ihren glühenden Gesichtern. Nicht von kriegerischer Wildheit, sondern von gesitteter Artigkeit, mit ihren flammenden Augen, nicht von dem rohen Feuer der Raubgier oder der Rachsucht, sondern von dem sanften Lichte der Humanität und Intelligenz.« Herr Pickwick ging vollkommen in den Geist dieser Lobrede ein, konnte er jedoch nicht buchstäblich beipflichten, denn das sanfte Licht der Intelligenz brannte doch ziemlich schwach in den Augen der Krieger, als der Ruf ertönte: »Augen geradeaus!« Die Zuschauer hatten einige tausend Sehorgane vor sich, die ohne allen Ausdruck geradeaus starrten. »Wir befinden uns jetzt in einer herrlichen Stellung«, sagte Herr Pickwick, sich nach allen Seiten umschauend. Das Gedränge hatte sich aus ihrer Nähe verloren, und sie waren beinahe allein. »Herrlich«, wiederholten Herr Snodgrass und Herr Winkle. »Was machen Sie jetzt?«, fragte Herr Pickwick, seine Brille aufsetzend. »Ich glaube fast«, sagte Herr Winkle, die Farbe verändernd, »ich glaube fast, Sie wollen schießen.« Unsinn, versetzte Herr Pickwick hastig. Ich glaube wirklich, Sie tun's, sagte Herr Snodgrass etwas unruhig. Unmöglich, erwiderte Herr Pickwick. Aber kaum hatte er das Wort ausgesprochen, da legte das ganze halb Dutzend Regimenter die Flinten an, als hätten sie alle ein und dasselbe Ziel, nämlich die Pickwick hier, und gaben die fürchterlichste Salve, die je die Erde erschütterte oder einen alten Herrn aus dem Gleichgewicht brachte. In dieser schreckensvollen Lage, auf der einen Seite dem verderblichen Feuer blanker Musketen ausgesetzt und auf der anderen von den Truppen gedrängt, die ihnen auf den Leib rückten, zeigte Herr Pickwick die ganze Kaltblütigkeit und Geistesgegenwart, welche von einem großen Geiste unzertrennlich sind. Er nahm Herrn Winkle am Arme und sich zwischen ihn und Herrn Snodgrass stellend, bat er sie ernstlich, sich daran zu erinnern, dass außer der Möglichkeit, durch den Lärmen seines Gehörs beraubt zu werden, vom Schießen unmittelbar nichts zu befürchten sei. Aber gesetzt einer von den Soldaten würde sich zufälligerweise vergreifen und scharf laden, bemerkte Winkle, ob dieser Besorgnis, die plötzlich seinen Geist bedrängte, erbleichend. Ich habe ein Zischen gehört, ein starkes Zischen, hart an meinen Ohren. Wir täten vielleicht besser, uns auf den Boden zu legen, meinen Sie nicht? Fragte Herr Snodgrass. Nein, es ist vorüber, antwortete Herr Pickwick. Seine Lippen bebten und seine Wangen erbleichten, aber kein Wort der Furcht oder Bestürzung entfiel der Zunge des unsterblichen Mannes. Herr Pickwick hatte recht. Das Schießen hörte auf, aber kaum hatte er Zeit, sich wegen der Richtigkeit seiner Meinung Glück zu wünschen, als eine rasche Bewegung in den Reihen der Krieger sichtbar wurde. Der heisere Ruf des Kommandos lief die Fronte hinab, und ehe einer unserer Helden irgendeine Mutmaßung über das neue Manöver aufstellen konnte, rückte das ganze halb Dutzend Regimenter mit gefälltem Bajonett im Sturmschritt auf die Stelle zu, die Herr Pickwick und seine Freunde einnahmen. Der Mensch ist sterblich. Und es gibt einen gewissen Punkt, den der menschliche Mut nicht zu überschreiten vermag. Herr Pickwick starrte einen Augenblick die andrängenden Massen mit seiner Brille an, drehte ihnen dann hübsch den Rücken und, wir wollen nicht sagen, floh, einmal weil dies ein unedler Ausdruck ist und dann, weil Herrn Pickwicks Gesicht gar nicht mit dieser Art von Rückzug übereinstimmte, sondern ging von dannen, jedenfalls aber so schnell, als ihn seine Beine tragen konnten. Ja, er beeilte sich so sehr, dass er das Fürchterliche seiner Lage in seinem ganzen Umfange nicht eher einsah, als bis es zu spät war. Die Truppen, welche Herrn Pickwick vor wenigen Sekunden durch ihren Anmarsch in Bewegung gejagt hatten, rückten vorwärts, um den verstellten Angriff der Belagerer der Zitadelle zurückzutreiben, und die Folge davon war, dass Herr Pickwick und seine beiden Begleiter sich plötzlich zwischen zwei Linien von unabsehbarer Ausdehnung eingeschlossen sahen. Die eine rückte im Sturmschritt vorwärts und die andere erwartete die Angreifenden schlagfertig. »Hey!« schrien die Offiziere der Ersteren. »Aus dem Weg!« riefen die Offiziere der Letzteren. »Wohin sollen wir?« kreischten die bestürzten Pickwickier. »Hehehe!« war die ganze Antwort. Es war ein Augenblick grauenvoller Verwirrung. Die Erde bebte unter den Fußtritten der Truppen, ein dumpfes Gelächter ließ sich vernehmen, das Halbdutzend Regimenter war noch eine halbtausend Ellen entfernt und die Sohlen von Herrn Pickwicks Stiefeln schwebten in den Lüften. Die beiden Herren Snodgrass und Winkle hatten jeder mit bewunderungswürdiger Gewandtheit einen unwillkürlichen Burzelbaum gemacht, als der erste Gegenstand, den der Letztere erblickte, während er auf dem Boden saß und den Strom des Lebens, der aus seiner Nase hervorbrach, mit einem gelben seidenen Taschentuch verstopfte, sein ehrwürdiger Lehrer war, welcher in einiger Entfernung seinem Hute nachlief, der in lustigen Sätzen vor ihm dahinrollte. Es gibt wenige Augenblicke in eines Menschen Leben, wo er so viel spaßhaftes Missgeschick hat und so wenig Mitleid erfährt, als wenn er seinem Hute nachläuft. Es gehört keine geringe Kaltblütigkeit und ein besonderer Grad von Beurteilungskraft dazu, einen fortrollenden Hut wieder einzufangen. Man darf nicht zu sehr eilen oder man überrennt ihn. Man darf nicht zu langsam sein oder man verliert ihn. Das Beste ist, auf den Gegenstand seiner Verfolgung genau Acht zu geben, behutsam und vorsichtig zu sein, die Gelegenheit hübsch abzuwarten, ihm allmählich vorzukommen, dann plötzlich die Hand auszustrecken, ihn bei der Krempe zu ergreifen und fest auf den Kopf zu drücken, wobei man immer freundlich lächelt, als betrachtete man den Vorfall ebenso wohl von der scherzhaften Seite wie jeder andere. Der Wind war schwach und Herr Pickwicks Hut rollte spielend vor ihm her. Der Wind blies stärker und Herr Pickwick blies auch stärker, während der Hut sich so lustig überkugelte wie ein Meerschwein in der Springflut, und er wäre wohl außer Herrn Pickwicks Bereich gerollt, hätte ihn nicht in dem Augenblicke, als der Unglückliche im Begriff war, ihn seinem Schicksale zu überlassen, eine höhere Hand aufgehalten. Herr Pickwick war völlig erschöpft und, wie gesagt, im Begriffe, die Jagd aufzugeben, als der Hut mit einiger Heftigkeit an das Rad eines Wagens getrieben wurde, der neben einem halben Dutzend anderer Fuhrwerke stand, und zwar an der Stelle, auf welche Herr Pickwick zusteuerte. Seinen Vorteil wahrnehmend sprang unser Held rasch vor, versicherte sich seines Eigentums, pflanzte es auf seinen Kopf und hielt still, um Atem zu schöpfen. Er hatte noch keine halbe Minute dagestanden, als er sich laut beim Namen rufen hörte. Er erkannte mit einem Mal die Stimme des Herrn Tubman, und als er in die Höhe sah, trat ihm ein Anblick vors Auge, der ihn mit Verwunderung und Freude erfüllte. In einer offenen Halbchaise, deren Pferde ausgespannt waren, um mehr Platz auf dem engen Raum zu gewinnen, saß ein stattlicher alter Herr in einem blauen Rock mit weißen Knöpfen, Condorey-Beinkleidern und Stulpenstiefeln, zwei junge Damen mit Schleier und Federhut, ein junger Herr, der in eine der beiden jungen Damen mit Schleier und Federhut verliebt zu sein schien, eine Dame von zweifelhaftem Alter, wahrscheinlich die Tante der vorerwähnten, und Herr Tubman, so behaglich und ungeniert, als ob er von jeher zu der Familie gehört hätte. Hinten auf der Chaise war ein Korb von ansehnlicher Größe aufgepackt, einer von jenen Körben, welche in einem kontemplativen Geiste Gedanken hervorrufen, die mit der Vorstellung von kaltem Geflügel, Zungen und Weinflaschen zusammenhängen, und auf dem Bock saß ein fetter, rotbackiger Junge in einem Zustand von Schlaftrunkenheit, den kein spekulativer Beobachter einen Augenblick betrachten konnte, ohne ihn für eine Person anzusehen, welche dazu aufgestellt war, den Inhalt des vorerwähnten Korbes zu geeigneter Zeit zu Tage zu fördern. Herr Pickwick hatte auf diese anziehenden Gegenstände einen hastigen Blick geworfen, als er wieder von seinem treuen Schüler gegrüßt wurde. »Pickwick, Pickwick«, sagte Herr Tubman, »geschwinde, kommen Sie herauf.« »Kommen Sie, mein Herr, ich bitte, kommen Sie«, sagte der stattliche Herr. »Joe, der verdammte Junge, jetzt schläft er wieder. Joe, lass den Tritt nieder.« Der fette Junge schob sich langsam vom Bock herunter, ließ den Tritt nieder und hielt das Kutschentürchen offen. In diesem Augenblicke kamen Herr Snodgrass und Herr Winkle nach. »Platz für uns alle«, sagte der stattliche Herr. »Zwei innen und einer außen. Joe, mach Platz auf dem Bock für einen von diesen Herren. Nun, mein Herr, kommen Sie herauf!« Und der stattliche Mann streckte seinen Arm aus und hob zuerst Herrn Pickwick und dann Herrn Snodgrass in den Wagen. Herr Winkle stieg auf den Bock, der Junge saß auf derselben Stange auf und schlief alsbald wieder ein. »Ja, ja, meine Herren«, sagte der stattliche Mann, »es freut mich unendlich, Sie zu sehen. Kenne Sie sehr wohl, meine Herren, ob Sie sich gleich vielleicht meiner nicht erinnern. Ich brachte letzten Winter mehrere Abende in Ihrem Club zu, fand diesen Morgen meinen Freund Herrn Tubman auf und war sehr erfreut, ihn zu sehen. Ja, ja, mein Herr, und wie befinden Sie sich? Sie haben ein vortreffliches Aussehen. Auf Ehre!« Herr Pickwick dankte für das Kompliment und schüttelte dem stattlichen Herrn mit den Stulpenstiefeln herzlich die Hand. »Ja, ja, und wie geht es Ihnen, mein Herr?« fragte der stattliche Herr sich mit väterlicher Teilnahme an Herrn Snodgrass wendend. »Vortrefflich? Nun, das ist schön, das ist schön. Und wie geht es Ihnen, mein Herr?« zu Herrn Winkle. »Gut, es freut mich zu hören, dass Sie sagen gut. Es freut mich sehr auf Ehre. Meine Töchter, meine Herren, meine Mädchen, und dies ist meine Schwester, Fräulein Rachel Wardle. Sie ist immer noch Fräulein, so gerne sie auch eine Frau sein möchte. Was meinen Sie, mein Herr?« Und der stattliche Herr stieß Herrn Pickwick mit seinen Ellenbogen in die Rippen und lachte herzlich. »Ach, Bruder«, sagte Fräulein Wardle mit einem bittenden Lächeln. »Freilich, freilich«, erwiderte der stattliche Herr, »niemand kann's in Abrede stellen. Meine Herren, ich bitte um Verzeihung, das ist mein Freund Herr Trundle. Und nun Sie sich gegenseitig kennen, so wollen wir es uns bequem machen und sehen, was da außen alles vorgeht. Weiter sage ich nichts.« Der Stattliche setzte seine Brille auf, Herr Pickwick nahm sein Fernglas und jeder stand aufrecht im Wagen und sah über die Schulter seines Vormannes den Evolutionen der Truppen zu. Es wurden erstaunliche Dinge ausgeführt. Man sah eine Reihe Soldaten über den Köpfen einer anderen wegfeuern und davonrennen, worauf sie Karrees bildeten und die Offiziere in die Mitte nahmen. Dann kletterte man an Strickleitern auf der einen Seite der Schanze hinab und auf der anderen wieder hinauf, riss Barrikaden von Schanzkörben nieder und benahm sich überhaupt auf die möglichst tapfere Weise. Dann wurden die ungeheuren Kanonen mit Instrumenten, die wie großartige Fegfische aussahen, geladen, und die Vorbereitungen, bis sie losgeschossen wurden, und endlich gar das Abbrennen selbst, war mit einem so entsetzlichen Lärm verbunden, dass die Lüfte von Angstgeschrei der Damen widerhallten. Die jungen Fräulein Wardles waren so erschrocken, dass Herr Trundle genötigt war, eine derselben zu halten, während Herr Snodgrass die andere unterstützte, und Herrn Wardles Schwester wurde von so furchtbaren Krämpfen befallen, dass es Herr Tubman für unumgänglich nötig fand, seinen Arm um ihren Leib zu schmiegen, um sie nur aufrecht zu erhalten. Alles war in der größten Aufregung, bis auf den fetten Jungen, der so sanft fortschlief, als wäre der Kanonendonner sein Wiegenlied. »Joe, Joe«, rief der Stattliche, als die Zitadelle genommen war und Belagerer und Belagerte sich lagerten, um ihre Mahlzeit zu halten. »Der verdammte Junge schläft schon wieder. Haben Sie die Güte, mein Herr, ihn in die Waden zu zwacken, sonst ist er nicht zu erwecken. So, ich danke Ihnen, Sir. Den Korb ausgepackt, Joe.« Der fette Junge, welcher wirklich an dem Winke aufgewacht war, den ihm Herr Winkle gab, indem er einen Teil seiner Wade zwischen Daumen und Zeigefinger presste, rutschte vom Bock herunter und begann, den Korb auszuladen, wobei er eine größere Tätigkeit entwickelte, als man von seiner gewöhnlichen Trägheit erwartet hätte. »Wie, jetzt müssen wir etwas nahe zusammenrücken«, sagte der Stattliche. Nachdem eine Menge Witze über die weiten Ärmel der Damen, die jetzt augenscheinlich Not leiden müssten, gemacht worden und die scherzhaften Vorschläge, die Damen sollten den Herren auf den Schoß sitzen, den Frauenzimmern einmal über das andere das Blut in die Wangen getrieben hatte, war endlich die ganze Gesellschaft in dem Schäßchen gehörig untergebracht und der stattliche Herr empfing den Inhalt des Korbes aus den Händen des fetten Jungen, der zu diesem Zwecke hinten auf den Wagen gestiegen war. Jetzt, Joe, Messer und Gabeln. Die Messer und Gabeln wurden übergeben und die Damen und Herren im Wagen und Herr Winkle außen auf dem Bock mit diesen nützlichen Werkzeugen versehen. Teller, Joe, Teller. Die Teller wurden auf gleiche Weise verteilt. Jetzt, Joe, das Geflügel. Der verdammte Junge, da schläft er schon wieder. Joe, Joe. Einige Winke mit einem Stock auf den Kopf und der fette Junge erwachte langsam aus seiner Schlaftrunkenheit. Geschwind, gib die Speisen her. Es lag etwas in dem Klange der letzten Worte, was den Speckjungen lebendig machte. Er hüpfte auf und die schweren Augen, welche zwischen den dicken Pausbacken hindurchblinzelten, starrten mit fürchterlicher Gier auf die Speisen, welche er aus dem Korbe nahm. »Nun, hurtig«, rief Herr Wardle, denn der fette Junge warf äußerst verliebte Blicke auf einen Kapaunen, von dem er sich fast unmöglich trennen zu können schien. Er seufzte tief und mit einem glühenden Blick auf den wohlgemästeten Gegenstand seiner Sehnsucht übergab er ihn endlich mit widerstrebender Hand seinem Herrn. »So ist's recht. Sieh genau nach. Jetzt die Zunge. Die Taubenpastete. Reiche mir auch den Braten und den Schinken.« »Vergiss die Hummern nicht. Nimm den Salat aus dem Tuche. Gib mir das Zubehör.« Dies waren die hastigen Befehle, welche über Herrn Wardles Lippen strömten, während er die genannten Gegenstände in Empfang nahm und jedem eine Menge Teller in die Hand gab oder auf die Knie stellte. »Nun, ist das nicht köstlich?« fragte der heitere Mann, als das Werk der Zerstörung begonnen hatte. »Köstlich«, sagte Herr Winkle, welcher ein Huhn auf dem Bocke zerlegte. »Beliebt Ihnen ein Glas Wein, wenn ich bitten darf? Ich will Ihnen lieber eine Flasche hinausgeben, nicht wahr? Sie sind sehr gütig. Joe?« »Ja, Herr, er schlief nicht, weil er soeben ein Kalbfleischpastetchen weggekapert hatte. Eine Flasche Wein dem Herrn auf den Bock, wohl bekomme es, mein Herr. Danke.« Herr Winkle füllte sein Glas und stellte die Flasche neben sich auf den Bock. »Darf ich mir die Ehre geben, mein Herr?« sagte Herr Trundle zu Herrn Winkle. »Mit größtem Vergnügen«, antwortete Herr Winkle. Und die beiden Herren stießen miteinander an, woran sodann die ganze Gesellschaft teilnahm. »Wie die liebe Emily mit dem fremden Herrn kokettiert«, flüsterte Fräulein Wardle, die Tante mit echtem Altjungfernneid ihrem Bruder zu. »Wüsste nicht«, sagte der lustige alte Herr, »finde es ganz natürlich, wahrhaftig, nichts Außerordentliches. Herr Pickwick, beliebt Ihnen etwas Wein?« Herr Pickwick, welcher inzwischen tief in den Bauch einer Taubenpastete eingedrungen war, sagte bereitwilligst »Ja«. »Liebe Emily«, sagte die Jungfertante mit einer Gouvernantenmiene, »sprich doch nicht so laut.« »Ach Gott, Tante!« »Die Tante und der kleine alte Herr wollen, glaube ich, allein das Recht haben zu reden«, flüsterte Fräulein Isabel Wardle ihrer Schwester Emily zu. Die jungen Damen lachten herzlich und die Alte wollte liebenswürdig aussehen, was ihr aber nicht gelang. »Die jungen Mädchen sind zu lebhaft«, sagte Tante Wardle zu Herrn Tubman mit der Miene des Mitleidens, als ob Lebhaftigkeit Kontrabande und ohne höhere Erlaubnis sündhaft und verbrecherisch wäre. »Sie sind lebhaft«, versetzte Herr Tubman auf eine Weise, welche der Erwartung nicht ganz entsprach. »Es ist zum Entzücken.« »Hm«, erwiderte die jungfräuliche Tante etwas verstimmt. »Darf ich mir die Freiheit nehmen?« sagte Herr Tubman im einschmeichelndsten Tone, indem er mit der linken Hand Rachels reizendes Händchen ergriff und mit der rechten die Flasche emporhielt. »Darf ich mir die Freiheit nehmen?« »Ach, mein Herr!« Tubmans Augen funkelten vor Vergnügen und Rachel drückte die Besorgnis aus, man möchte noch mehr Kanonen losschießen, in welchem Falle sie natürlich wieder auf seinen Beistand rechnen würde. »Wie gefallen Ihnen meine Nichten?« flüsterte die zärtliche Tante Herrn Tubman zu. »Vortrefflich, wenn Ihre Tante nicht da wäre,« versetzte der gewandte Pickwickier einen zärtlichen Blick auf die Fragerin heftend. »Oh, Sie Spötter, aber wirklich, wenn Ihre Gesichtsfarbe ein wenig besser wäre, glauben Sie nicht, Sie würden nicht übel aussehen? Bei Licht, meine ich?« »Ja, ich glaube so,« erwiderte Herr Tubman mit gleichgültiger Miene. »Oh, Sie Schalk, ich weiß, was Sie sagen wollen.« »Was?« fragte Herr Tubman, dem es nicht in den Sinn gekommen war, überhaupt etwas sagen zu wollen. »Sie wollten sagen, dass Isabel eine hohe Seite hat. Ich weiß es. Die Männer beobachten ganz scharf. Ja, ja, es ist so. Ich kann es nicht leugnen. Und gewiss, wenn es etwas gibt, was ein Mädchen entstellt, so ist es eine hohe Seite. Ich sage ihr oft, in wenigen Jahren werde sie dadurch fürchterlich verunstaltet werden. Ja, ja, sie sind ein Schalk.« Herr Tubman hatte nichts dagegen, so wohlfeil zum Rufe eines scharfen Beobachters zu kommen. Er nahm eine schlaue Miene an und lächelte geheimnisvoll. »Welch ein sarkastisches Lächeln«, sagte Rahel im Tone der Bewunderung. »Ich versichere Sie, ich fürchte mich vor Ihnen.« »Sie fürchten vor mir?« »Oh, Sie können mir nichts verhehlen. Ich weiß, was dieses Lächeln auf sich hat. Sehr gut weiß ich es.« »Was?« fragte Herr Tubman, welcher selbst nicht den mindesten Begriff davon hatte. »Sie denken«, sagte die liebenswürdige Tante, ihre Stimme dämpfend, »Sie denken, Isabellens hohe Seite ist noch nicht so schlimm als Emmelins Dreistigkeit. Ja, ja, sie ist sehr vorlaut. Sie können sich denken, was mir das zuweilen für Sorgen macht. Ich härme mich oft stundenlang deswegen ab. Mein lieber Bruder ist so gut, so ohne allen Argwohn, dass er es gar nicht sieht. Oh, wenn er es gewahr würde, es müsste ihm sicher das Herz brechen. Ich könnte mich glauben machen, es sei nur ein angenommenes Wesen und hoffe auch, dass es wirklich der Fall ist.« Hier stieß die zärtliche Verwandte einen tiefen Seufzer aus und schüttelte hoffnungslos den Kopf. »Die Tante spricht von uns«, flüsterte Fräulein Emily Wardle ihrer Schwester zu. »Ich wette darauf, sie sieht so bösartig aus.« »Glaubst du?« fragte Isabella. »Tante, liebe Tante, was, meine Liebe?« »Ich fürchte, Sie erkälten sich, Tante. Binden Sie doch ein seidenes Tuch um Ihren Kopf. Nehmen Sie sich mehr in Acht. Bedenken Sie Ihr Alter.« So wohlverdient diese Vergeltung auch sein mochte, so war sie doch so rachsüchtig, als sie nur immer hätte sein können. Es ist nicht wohl zu erraten, auf welche Weise sich die Entrüstung der Tante wieder Luft gemacht haben würde, hätte nicht Herr Wardle unabsichtlich der Aufmerksamkeit der Gesellschaft eine andere Richtung gegeben, indem er laut nach Joe rief. »Der verdammte Junge«, sagte er, »jetzt schläft er schon wieder.« »Ein außerordentlicher Bursche, das bemerkte Herr Pickwick. Ist er immer so schläfrig?« »Schläfrig«, sagte der alte Herr, »er schläft den ganzen Tag. Er schläft unter dem Gehen ein und schnarcht, wenn er bei Tisch serviert.« »Sehr seltsam«, bemerkte Herr Pickwick. »Ja, in der Tat seltsam«, versetzte der alte Herr. »Ich bin stolz auf den Jungen. Ich würde ihn unter keiner Bedingung von mir lassen. Wahrhaftig, es ist eine Naturmerkwürdigkeit. Hey, Joe, räume diese Sachen ab und brich eine neue Flasche an. Hörst du?« Der fette Junge erwachte, öffnete die Augen, schluckte das ungeheure Stück Taubenfleisch herunter, das er eben unter den Zähnen hatte, als ihn der Schlaf überfallen, und gehorchte langsam dem Befehle seines Herrn, schmachtende Blicke auf die Überbleibsel des Mahles werfend, als er das Geschirr abräumte und in den Korb legte. Die neue Flasche erschien und wurde alsbald geleert. Der Korb kam wieder auf seinen alten Platz, der fette Junge stieg auf den Bock, die Brillen und die Ferngläser wurden wieder hervorgenommen und die Evolutionen der Armee begannen aufs Neue. Das Geschütz brüllte, die Damen kreischten, eine Mine wurde gesprengt, alles jauchzte und als die Mine aufgeflogen war, folgten die Soldaten und unsere Gesellschaft ihrem Beispiele und brachen ebenfalls auf. »Nun, ich denke«, sagte der alte Herr, als er am Schlusse der Unterhaltung, welche die Zwischenakte des militärischen Schauspiels ausfüllte, Herrn Pickwick die Hand drückte, »ich denke, wir werden Sie alle morgen wiedersehen.« »Ganz gewiss«, erwiderte Herr Pickwick. »Sie haben doch meine Adresse?« »Maynard Farm in Dingley Dell«, sagte Herr Pickwick, sein Taschenbuch zu Rate ziehend. »Ganz recht«, versetzte der alte Herr, »und ich denke, Sie unter einer Woche nicht vorzulassen. Sie sollen alles sehen, was sehenswert ist. Wenn es Ihnen um das Landleben zu tun ist, so kommen Sie nur zu mir. Dort finden Sie es in Hülle und Fülle. Joe, der verdammte Junge, jetzt schläft er wieder. Joe, hilf Tom einspannen.« Die Pferde wurden eingespannt, der Kutscher bestieg seinen Bock, der fette Junge rutschte an dessen Seite, man verabschiedete sich gegenseitig und die Chaise rollte von dannen. Als die Pickwickier sich umwandten, um den letzten Blick auf die Scheidenden zu werfen, fielen die Strahlen der untergehenden Sonne eben auf deren Gesichter und beleuchteten die Gestalt des fetten Jungen. Sein Kopf war auf die Brust gesunken und er schlief in aller Ruhe. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 27. Februar 2025.